Dinero. Hat nichts im Kopf und nichts im Portemonnaie. Für sie kämpft kein Torero und blüht kein Caballero. Im Lande Pontenero ist jeder ein Schnorrero. Drum kommt kein König hin nach Pontenero. Zur Kika-Königin, oh welch Malheur!